Sonne versinkt, der Mond ergeht auf, die strahlende Sichel nimmt ihren Lauf, die glitzernden Sterne lachen uns zu, die Schlümpfe gehen schlafen wie ich und wie du. Die Nachtigall singt, so schön wie sie kann, der Nachtwächter zündet die Gaslampen an, das Sandmännchen kommt und streut fein seinen Sand. Ein Schlaflied erklingt nun im Schlumpfenland. Gut Nacht, schlaft gut, träumt süß bis zum Morgen. Gut Nacht, schlaft gut, träumt süß. Gut Nacht, schlaft gut, träumt süß bis zum Morgen. Gut Nacht. Das Kissen ist weich, die Decke ist warm, so liegst du im Bett deinen Teddy im Arm. Der Schlumpfenerzähler liest dir noch vor, die Augen geschlossen bist du doch ganz Ohr. Und bald darauf träumst du, alles wird wahr, du bist nun im Schlumpfland, die Schlümpfe sind da. Das Sandmännchen kommt und streut fein seinen Sand. Ein Schlaflied erklingt nun im Schlumpfenland. Gut Nacht, schlaf gut, träumt süß bis zum Morgen. Gut Nacht, schlaf gut, träumt süß. Gut Nacht, schlaf gut, träumt süß. Zum Morgen. Gut Nacht, schlaf gut, träumt süß. Gut Nacht. Gute Nacht, liebe Schlumpfkinder auf der ganzen Welt. Schlaft gut. Bis zum Morgen.